Februar. Umschwung, Reinigung für Wesentliches. Stell dich zum vorderen Rand deiner Matte oder auf den Teppich. Ich erwache aus dem Winterschlaf. Berg mit Armen. Atme ein, atme aus und falte deine Hände vor deinem Brustbein. Atme ein und hebe deine Arme weit über die Seite nach oben. Heb dabei dein Brustbein. Deine inneren Bauchmuskeln sind aktiv und ziehen nach innen und oben. Mach dich lang. Du erwachst aus dem Winterschlaf. Im Februar beginnt der Umschwung. Mach dich bereit für neue Energie. Ich lasse los, was ich nicht mehr brauche, darf gehen. Vorwärtsbeuge mit langem Rücken. Atme ein, atme aus, entspann Nacken und Kopf. Beug dich mit langem Rücken und aktiven Bauchmuskeln nach unten. Deine Knie sind gebeugt, so kann dein Rücken lang sein. Atme ein, dein Rücken ist lang. Atme aus, lass los, was du nicht mehr brauchst. Atme ein, du hängst, und aus. Bei der Ausatmung lass los, was du nicht mehr brauchst. Vielleicht kommen dir Bilder. Und du spürst jetzt klar, was du loslassen möchtest. Oder auch, was du schon in Zukunft behalten möchtest. Ein, was möchtest du behalten? Aus, was möchtest du loslassen? Wenn gerade keine Bilder kommen, ist das kein Problem, dann lass einfach deine Muskeln los. Lockere dich. Und atme in diese Dehnung. Ein, längen, aus, Vorbeuge und loslassen. Ich bringe mich für die kommende Zeit in Schwung. Läufer, atme ein, atme aus und steig mit dem linken Fuß weit nach hinten. Leg das Knie deines hinten gestreckten Beines am Boden ab. Du kannst dir auch eine Decke als weiche Unterlage für dein Knie nehmen oder einfach als Unterlage deine Yogamatte zusammenrollen. Dein Fußrücken liegt auf dem Boden. Atme ein, heb deine Arme nach oben. Deine unteren tiefen Bauchmuskeln bleiben aktiv. Sie ziehen nach innen und oben. Dein Brustbein strahlt nach oben. Atme tief. Deine Lungen füllen und leeren sich. Du kannst aber auch deine Hände am Boden für mehr Stabilität aufstützen. Du bringst dich mit diesem Bewegungsablauf, dem Sonnengruß, in Schwung. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, aktiviere deine Bauchmuskeln. Ich suche passende Ideen, Inspiration und eine Vision. Brett. Atme aus und senk deine Arme zum Boden ab. Steig mit deinem rechten Fuß nach hinten. Halte dich. Atme ein. Drück deine Brustwirbelsäule Richtung Decke. So, als ob du einen Katzenbuckel machst. Wenn du willst, setz deine Knie auf den Boden ab. Aktiviere deine tiefen unteren Bauchmuskeln. Dein Schambein geht Richtung Nabel. Spann deinen ganzen Körper auf. Deine Hände sind aktiv und drücken in den Boden. Deine Daumen drücken in den Boden. Deine Füße, Knie, Po, Bauch, Rücken und Schultern sind aktiv und stark. Denk an den Katzenbuckel. Was ist deine Vision für die kommende Zeit? Was inspiriert dich? Wo schlägt dein Herz schneller vor Freude? Hast du vielleicht schon eine Vision für die kommende Zeit? ein Bild, eine Idee. Halte dich kraftvoll. Atme, bei der Ausatmung aktivierst du deine inneren Bauchmuskeln. Bei der Einatmung drückst du mit den Händen in den Boden. Ich prüfe meine bisherigen Ideen und Visionen. Atme ein, atme aus, setz deine Knie auf den Boden. Senk langsam deinen Oberkörper zu Boden, komm also in die Bauchlage. Kobra, deine Hände sind mit dem Boden verwurzelt, deine Daumen drücken in den Boden. Deine Ellbogen halten nach innen, atme ein, roll mit der Brustwirbelsäule nach oben. Dein Bauch ist aktiv. Zieh deine Rippen nach vorne oben, atme in deinen Brustkorb. Atme ein, du wirst lang, dein Brustkorb weitet sich, atme aus. Du kommst ein bisschen Richtung Boden wie eine Welle. Was waren deine bisherigen Visionen und Ideen fürs vergangene Jahr? Deine Hände sind unter deinen Schultern. Ich kläre meine Visionen und atme. Ich beschränke mich aufs Wesentliche. Hund, atme aus und komm über deine gebeugten Knie in den herabschauenden Hund. Deine Knie bleiben leicht gebeugt. Dein Nacken ist entspannt. Dein Bauch ist aktiv. Er zieht am unteren Bauchnabel, zieht dein Bauch nach innen und Richtung Kopf. Deine Schultern sind aktiv. Deine Hände sind mit dem Boden verwurzelt. Drücke deinen Daumen in den Boden, deine ganzen Hände. Atme und halte diese Position. Welche Visionen und Ideen vom vergangenen Jahr möchtest du behalten? Welche Visionen möchtest du loslassen und in den Boden fließen lassen? Welche Bilder kommen, ohne groß nachzudenken, von innen? Atme. Halte dich im Hund. Jederzeit ist es möglich, eine Pause zu machen. Atme ein, kläre deine Visionen. Atme aus, lass die Visionen mit der Ausatmung gehen, die du nicht mehr brauchst fürs nächste Jahr. Ich spüre, was mir wirklich wichtig ist. Klarheit ist dort, wo mein Herz vor Freude schlägt. Läufer, atme ein und blick nach vorne. Steig mit deinem linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Die Ferse ist am Boden. Leg das Knie des ausgestreckten Beins am Boden ab. Du kannst dir wieder eine Decke als weiche Unterlage für dein Knie nehmen oder auch einfach deine Yogamatte einrollen für dein Knie. Dein Fußrücken liegt am Boden. Deine Hände können am Boden für mehr Stabilität aufstützen. Oder du hebst deine Arme nach oben über deinen Kopf, wie es heute für dich passt. Spüre, was dir wichtig ist. In welchen Situationen schlägt dein Herz vor Freude? Freude ist der Wegweiser deines Lebens. Ein, du bist lang, aus, deine Bauchmuskeln sind aktiv. Ich entscheide ehrlich. Ich fühle, wo mein Herz vor Freude schlägt. Dort gehe ich hin, Vorwärtsbeuge. Atme aus, senk deine Arme zum Boden und steig mit dem rechten Fuß nach vorne. Lass dich zart hängen. Zieh nicht. Bitte. Deine Knie sind dabei gebeugt, damit dein Rücken lang sein kann. Dein Nacken ist entspannt. Fühle, in welche Situationen dein Herz vor Freude schneller schlägt. Entspanne deine Knie, entspanne deinen Nacken. Welche Bilder kommen? Wann schlägt dein Herz schneller vor Freude? Geh deinen Lebensweg dorthin, wo du Freude spürst. Ich schaue mit offenem Herzen auf das Wesentliche in meinem Leben. Atme ein und komm mit kraftvollen Beinen und langem geraden Rücken in die Bergstellung. Deine Arme kommen über die Seite nach oben. Atme aus und falte deine Hände vor deinem Herzen zum Namaste. Fühle mit offenem Herzen. Was ist dir in deinem Leben das Allerwichtigste? Bei welchem Gedanken fühlst du dein Herz deutlich schlagen? Ist es die Liebe zu einem Menschen, ein Tier oder Tiere, Natur, Friede, etwas Göttliches? Was auch immer es ist, nimm es wahr. Bei welchen Situationen, Gedanken fühlst du dein Herz deutlich schneller schlagen? Manchmal dauert es eine Weile, bis wir die Antwort spüren oder auch verstehen. Deine Seele, dein Unterbewusstsein wird aber an dieser Frage, was ist dir im Leben wirklich wichtig, arbeiten? Du spürst, wenn du dir innerlich sagen kannst, das ist es, was ich von ganzem Herzen will. Ich erwache aus dem Winterschlaf. Berg mit Armen. Atme ein, atme aus und falte deine Hände vor deinem Brustbein. Atme ein und hebe deine Arme weit über die Seite nach oben. Heb dabei dein Brustbein, deine inneren Bauchmuskeln sind aktiv und ziehen nach innen und oben. So bleibt dein Becken stabil. Deine Sitzbeinhöcker zeigen nach unten. Der Februar bringt Umschwung. Mach dich bereit für neue Energie. Ich lasse los. Was ich nicht mehr brauche, darf gehen. Vorwärtsbeuge mit langem Rücken. Atme ein, atme aus, entspann deinen Nacken und Kopf, beug dich mit langem Rücken nach unten, vorne. Deine Bauchmuskeln sind dabei aktiv. Dein Rücken ist lang, deine Knie sind gebeugt. So kann dein Rücken lang sein. Atme. Häng und lass los, was du nicht mehr brauchst. Vielleicht kommen dir schon Bilder und du spürst jetzt klar, was du loslassen möchtest. Oder auch, was du für deine Zukunft behalten möchtest. Atme ein. Was möchtest du behalten für dein zukünftiges Leben? Atme aus. Was möchtest du loslassen? Wenn gerade keine Bilder kommen, lass deine Muskeln los, lockere dich und atme in diese Dehnung. Ich bringe mich für die kommende Zeit in Schwung. Läufer, atme ein, atme aus und steige mit dem rechten Fuß weit nach hinten. Leg das Knie deines nach hinten gestreckten Beines am Boden ab. Wieder kannst du dir eine Decke als weiche Unterlage für dein Knie nehmen oder deine Yogamatte einrollen, damit es dein Knie weich hat. Dein Fußrücken liegt am Boden. Atme ein, heb deine Arme nach oben. Deine unteren tiefen Bauchmuskeln bleiben aktiv. Dein Brustbein strahlt nach unten, oben. Atme tief, deine Lungen füllen und leeren sich. Ein, deine Lungen füllen sich. aus, deine Lungen leeren sich. Du kannst deine Hände auch am Boden für mehr Stabilität aufstützen, wenn das heute für dich passt. Atme ein und atme aus. Mit diesem Bewegungsablauf, dem Sonnengruß, bringst du dich in Schwung, so wie der Februar einen Umschwung bringt. Atme ein und atme aus. Ich suche passende Ideen, Inspiration und eine Vision. Brett. Atme ein, atme aus, aktiviere deine Bauchmuskeln und senk deine Arme zum Boden ab. Steig mit dem linken Fuß nach hinten. Halte dich im Brett. Atme ein, drück deine Brustwirbelsäule Richtung Decke, so als ob du einen Katzenbuckel machen würdest. Aktiviere deine tiefen unteren Bauchmuskeln. Dein Schambein geht Richtung Nabel. Spann deinen ganzen Körper auf. Deine Hände sind aktiv. Sie drücken in den Boden, wie auch dein Daumen. Deine Daumen, das gibt dir Kraft. Deine Füße sind aktiv, so wie dein Bauch, dein Rücken und deine Schultern aktiv sind. Was ist deine Vision für die kommende Zeit? Was inspiriert dich? Wo schlägt dein Herz schneller vor Freude? Hast du vielleicht schon eine Vision für die kommende Zeit? Ich prüfe meine bisherigen Ideen und Visionen. Atme ein, atme aus und setz deine Knie auf den Boden. Senk langsam deinen Oberkörper zu Boden, komm in die Bauchlage. Kobra, deine Hände sind unter deinen Schultern. Die Daumen sind mit dem Boden verwurzelt. Deine Hände drücken in den Boden. Deine Ellbogen halten nach innen. Atme ein, roll mit der Brustwirbelsäule nach oben. Dein Bauch ist aktiv. Zieh deine Rippen nach oben. Wie Wellen bewegt deine Atmung deinen Brustkorb. Atme ein. Dein Brustbein hebt sich. Atme aus. Es senkt sich für einen Millimeter. Was waren deine bisherigen Lebensvisionen und Ideen? Wenn Bilder kommen, beobachte. Wenn keine Bilder kommen oder Visionen, beobachte deine Atmung in der Kobra-Haltung. Ich kläre meine Visionen und atme. Ich beschränke mich aufs Wesentliche. Hund, atme aus, komm über deine gebeugten Knie in den herabschauenden Hund. Dein Nacken ist entspannt, deine Knie bleiben gebeugt, leicht gebeugt zumindest. Dein Bauch ist aktiv, deine Hände sind mit dem Boden gut verwurzelt, drücke deine Daumen in den Boden, deine Schultern sind aktiv. Stell dir einen Katzenbuckel deiner Schultern vor. Atme und halte diese Position. Welche Visionen und Ideen möchtest du behalten für dieses Jahr? Welche vergangenen möchtest du loslassen? Atme ein. Was möchtest du behalten? Atme aus. Was möchtest du loslassen? Welche Bilder kommen, ohne groß nachzudenken? Du kannst jederzeit eine Pause in der Kindposition machen. Atme. Was möchtest du weiter in dein Leben bringen? Beschränke dich auf Wesentliches. Nimm deine Hände wahr, verwurzle sie und sumut dich mit dem Boden. Ich spüre, was mir wirklich wichtig ist. Klarheit ist dort, wo mein Herz vor Freude schlägt. Läufer, Atme ein und blick nach vorne. Steig mit deinem rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Die Ferse ist am Boden. Leg das Knie des ausgestreckten Beins am Boden ab. Nimm dir wieder eine Decke oder roll deine Yogamatte ein für dein Knie. Dein Fußrücken liegt am Boden. Deine Hände können am Boden aufstützen für mehr Stabilität oder du streckst deine Arme nach oben. Atme ein. Du bist lang. Atme aus. Du bist im Zentrum stark. Spüre, was dir wichtig ist. In welchen Situationen schlägt dein Herz vor Freude? Freude ist ein guter Wegweiser für deinen Lebensweg. Ich entscheide ehrlich. Ich fühle, wo mein Herz vor Freude schlägt, dort gehe ich hin. Vorwärtsbeuge. Atme aus, deine Arme sind am Boden, steig mit dem linken Fuß nach vorne. Lass dich hängen, deine Knie sind gebeugt, damit dein Rücken lang sein kann. Dein Nacken ist entspannt. Fühle, in welchen Situationen schlägt dein Herz vor Freude schneller. Geh deinen Lebensweg dorthin, wo du Freude spürst. Ich schaue mit offenem Herzen auf das Wesentliche in meinem Leben. Atme ein und komme mit kraftvollen Beinen und langem, geraden Rücken wieder hoch in die Bergstellung. Deine Knie sind gebeugt. Deine Arme kommen über die Seite nach oben. Atme aus und falte deine Hände vor deinem Herzen zum Namaste. Fühle mit offenem Herzen. Was ist dir in deinem Leben das Allerwichtigste? Bei welchem Gedanken fühlst du dein Herz deutlich schlagen? Ist es die Liebe zu einem Menschen oder zu mehreren, zu einem Tier, Tieren, Natur? Was auch immer es ist, fühle, wo dein Herz deutlich schneller schlägt. Das ist dein Wegweiser. Manchmal dauert es eine Weile, bis wir die Antwort spüren oder auch verstehen. Deine Seele, dein Unterbewusstsein wird aber an dieser Frage, was ist mir im Leben wirklich wichtig, weiterarbeiten. Du kannst diese Frage auch in dir köcheln lassen, zum Beispiel abends eine Kerze anzünden und spüren, welche Antworten aus dir kommen. Du spürst, wenn du dir innerlich sagen kannst, das ist es, was ich von ganzem Herzen will.